Ist es immer so heiß in meiner Dachgeschosswohnung oder war das etwa dieser Summer-Blockbuster? Fairerweise ist es wirklich immer so heiß, aber AEW hat dennoch mal wieder ordentlich eingeheizt. Swerve Strickland und Will Ospreay liefern bereits im Opener eine Show, die es verdient hätte, den nächsten Pay-Per-View zu headlinen. Doch besonders für Ospreay gibt es lediglich den Nagelschuh all ins Gesicht. Doch auch bei Kenny Omega und Kazuchika Okada gibt es so viel Blut und Familiendrama, dass Game of Thrones wie Ritter Rost wirkt. Das Hurt Syndicate zieht wütender Masken aus als Querdenker während der Corona-Pandemie. Wenn Blake Christian und Lee Johnson nicht ohnehin schon am unteren Ende der Card gewesen wären, hätte spätestens Ricochet sie ins Untergeschoss befördert und das Frauenroster wartet sehnsüchtig auf das Champion vs. Champion Match, weil ansonsten nicht viel zu holen ist. Aber hey, lieber etwas Wartezeit als den Namen einer Pornodarstellerin. Grüße gehen raus an Mariah May. Ob der Summer Blockbuster aber wirklich Hollywood-reif oder doch eher nur ein Sat.1-Filmfilm am Mittwoch war, klären wir jetzt in der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Monatlich grüßt das Murmeltier, würde ich sagen. Viel öfter schaffe ich es leider zeitlich nicht, aber dafür immerhin, genau wie vor 4 Wochen auch schon, zusammen heute mit dem Thorsten. Wie geht's dir? Grüß aus dem sonnigen Norden. Ja, mir geht's hervorragend. Erster Urlaubstag. Ne? Und du hast ja heute auch noch was vor. Du wirst ja heute noch Live-Wrestling reinziehen. Ganz genau. Also, um ein wenig Transparenz zu zeigen, wir nehmen gerade am Samstagmittag auf. Heute Abend ist ja auch noch WXW Drive of Champions in Oberhausen. Fahren wir gleich zusammen hin. Vielleicht auch an der Stelle direkt schon mal eine Werbung in mehr oder weniger eigener Sache, weil Julian und David haben ja jetzt wieder einen neuen WXW-Podcast rausgebracht. Also am Freitag müsste der online gekommen sein. Da gerne mal reinschauen. Drive of Champions kann man, glaube ich, heute Abend auf YouTube verfolgen. Vielleicht seht ihr da vielleicht auch die ein oder andere WI-Person. Ich glaube aber, wir sollten klarstellen, nicht wir beide fahren da zusammen hin, weil ich glaube, wenn ich aus Lübeck komme und dich in Köln einsammeln, um nach Oberhausen zu fahren, das wäre mir doch ein bisschen zu weit. Das stimmt. Du bist leider nicht dabei, aber ich glaube, wir sind zu 5 oder zu 6 noch aus dem Team. Also vor allem für die ganzen NRWler bietet sich das natürlich einigermaßen an. Lübeck ist eine kleine Ecke weiter, um es mal so zu formulieren. Also wer heute Abend bei YouTube live zuschaut, so wie ich, oder live in der Arena, ist immer da, wo die dreckigsten Limericks gesungen und gerufen werden, da findet ihr die WI-Leute. Das lasse ich unkommentiert. Wir haben aber heute eine ganz andere Show, über die wir sprechen möchten. AEW hat nämlich mal wieder Mittwoch eine 4-Stunden-Show abgeliefert. Diesmal war es Summer Blockbuster. Letzte Woche hatten wir ja schon Fighter Fest, was ja praktisch ein ähnlicher Ablauf war, sage ich mal. Also kein Pay-Per-View, der 4 Stunden ging, sondern eine Weekly, die 4 Stunden ging. Und gerade erstmal an dich gefragt, bevor wir in die Show reingehen. Wie findest du jetzt nach den 2 Wochen, wo das, ich sag mal, mehr oder weniger getestet wurde, wie findest du diese 4-Stunden-Blöcke am Stück? Weil generell in den letzten Wochen auch ja in Bezug zum letzten Pay-Per-View haben wir ja öfter mal über Länge von AEW-Shows geredet. Wie fandest du das jetzt nicht Mittwoch und Samstag jeweils 2 Stunden, sondern halt diesen 4-Stunden-Block auf einmal? Zu lang. Ne, und vielleicht wird dann wieder geunkt, wir hätten eine super Show wieder schlecht geredet. Ne, das war ja auch mal im Forum, glaube ich. Nee, also es ist natürlich jetzt auf die Woche gesehen nicht länger. Ne, also doch, obwohl 1 Stunde länger, weil sind ja so minus Werbung sind ja immer so 1,5 Stunden Dynamite, 1,5 Stunden Collision. Also so in etwa das, was man in der Woche auch normal guckt, aber 4 Stunden am Stück. Und es sind jetzt keine Shows, die mal abgesehen von einigen Matches oder von ausgesuchten Matches jetzt wirklich Pay-Per-View Format haben, das hat sich schon echt gezogen. Also ich muss auch sagen, ich habe es gestern, also am Freitag geschaut, ich habe nachmittags angefangen, habe mehr oder weniger die erste Hälfte am Stück geguckt, hatte dann ein, zwei Stunden Pause drin und dann halt noch die zweite Hälfte geguckt. Und dadurch, dass man ja auch relativ klar erkennen konnte, mehr oder weniger, dass es halt ja diesen mehr oder weniger Cut in der Mitte gab, wo davor ja wirklich die relevanten Sachen waren, die wahrscheinlich für eine Dynamite-Ausgabe geplant gewesen wären, der zweiten Hälfte dann mehr so die Sachen, die für eine Collision-Ausgabe geplant gewesen wären, haben mir die ersten zwei Stunden wirklich sehr viel Spaß gemacht. Fand ich bis dahin eine wirklich gute Ausgabe. Und ja, die zweite Hälfte, einerseits, weil ich dann einfach schon viel am Tag geguckt hatte und andererseits, weil es dann auch nicht mehr so wahnsinnig relevant wurde, hat sich dann halt auch bei mir wirklich gut gezogen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, da habe ich auch in manchen Matches mal die ersten paar Minuten so ein bisschen durchgeskippt, weil ich dann schon irgendwann, als ich auf den Zeitregler geguckt habe und gesehen habe, boah, es sind noch über eine Stunde, habe ich schon gedacht, komm, ey, ein bisschen Tempo ist da auch noch drin. Also an einem Tag zieht sich das schon gut. Aber ich möchte nicht die Qualität der Show schlecht reden, da kommen wir jetzt gleich erst zu. Nee, das war auch, um das nochmal klarzustellen, auch damals bei Carter und mir, jetzt nicht die Intention, die Qualität der Show schlecht zu reden. Es ist einfach zu lang, ne? Und insbesondere bei Pay-Per-Views, die sind nun mal meist in der Nacht von Sonntag auf Montag und ausnahmslos alle Teammitglieder sind entweder voll arbeitstätig oder studieren noch oder sind gerade wie du im Referendariat unterwegs und haben dann nicht so eben mal Zeit, dann am Montag sich da 5 Stunden hinter den Fernseher zu klemmen und das zu schauen. Ich musste mir den letzten Pay-Per-View über 3 Tage verteilt anschauen, damit ich das alles zeitlich hinbekommen, ne? Und das meine ich damit, das ist zu lang. Ein WWE-Pay-Per-View, 3,5 Stunden, den kannst du wunderbar, wenn du, ich sag mal, um 18, 19 Uhr zu Hause bist, machst dir was zu futtern, setzt dich schön vorm Fernseher, guckst das Ding weg und dann ist gut. Na, und die haben ja nicht immer so überlange Shows, das sind ja meist nur wirklich die ganz großen Dinger wie WrestleMania oder SummerSlam. Und die haben sie jetzt mittlerweile auch schon auf 2 Tage aufgeteilt, ne? Definitiv. Naja, also irgendwann wird Toni das vielleicht auch noch lernen, dass ein Pay-Per-View vielleicht ein bisschen gekürzter besser ist. Oder jetzt halt auf die vergangene Woche natürlich, oder die aktuelle, wie man es sehen möchte, Woche bezogen, wenn halt von Mittwoch auf Donnerstag 4 Stunden anstehen, dann ist das halt an einem Donnerstagabend 4 Stunden schauen halt schon wirklich schwierig. Mm. Und so aktuell wir natürlich auch mit diesem Podcast sein möchten, es ist halt schwierig, wenn man halt dann, wie du gerade schon gesagt hast, Vollzeit arbeitet, dann erst im Verlauf des späten Nachmittags nach Hause kommt, dann noch 4 Stunden Show gucken und theoretisch einen Podcast aufnehmen, ist halt zeittechnisch dann wirklich nicht immer drin, dann ist es halt auch manchmal der Samstag, wie jetzt in dem Fall. Es sei uns hoffentlich verziehen. Ja, eben. Also, und manche haben ja auch noch zu Hause private Real Life, wie das Gamer so nennen. Ne? So, zu Hause noch Leute sitzen, die bespaßt werden wollen, ob groß oder klein. Das muss man ja auch immer alles mit bedenken. Ja. Ja, aber weißt du, warum das jetzt die letzten 2 Wochen so ist? Überträgt irgendwie Warner oder TBS oder TNT übertragen die NBA Finals, die gerade laufen, dass dadurch der Collision-Slot blockiert ist? Also im Detail kann ich es nicht sagen, weil dafür bin ich auch bei den anderen US-Sportarten zu wenig drin. Aber im Regelfall ist es halt wirklich entweder ein Ausweichen von Collision, weil gerade ein anderes WWE-Event stattfindet, so wie es ja, glaube ich, letzte Woche, meine ich, war, wenn ich gerade nicht ganz falsch liege. Oder ja, halt, wie du gerade gesagt hast, ein anderes Sportevent, was halt dann irgendwie den Slot blockiert, wodurch es halt dann in eine längere Show zusammengepackt wurde am Mittwoch, weil dann ist ja entweder Collision schon auf dem Donnerstag aufgewichen, oder halt dann jetzt zum Teil halt dann 4 Stunden am Mittwoch am Stück. Also ich glaube, es wird immer was damit zu tun haben, dass es halt dann vom Sendeplatz her sich dann mehr anbietet. Ja, okay, dann, also, ich habe jetzt nur mitbekommen, weil eben gerade die NBA Finals laufen und da hat man ja auch schon des Öfteren mal gehabt, dass AEW deshalb auf einem anderen Sendeplatz weichen musste, weil da irgendein großes Spiel irgendwie anstand oder so. Ja. Also da ist halt AEW, was das angeht, ein bisschen flexibler von den Sendezeiten als halt WWE, die ja wirklich ganz egal, was ist, immer an ihren starren Montagabenden, Freitagabenden und so festhalten. Abgesehen von NXT manchmal, aber ja, da ist meistens irgendwas anderes dann so ein bisschen im Weg. Aber kommen wir dann mal zum Summer Blockbuster. Wir gehen heute einfach so ein bisschen chronologisch durch die Show durch. Manche Sachen sind ja auch mehrfach vorgekommen. Zum Teil war es aber auch schwierig, die Storylines so komplett voneinander abzugrenzen. Deswegen fangen wir einfach mal mit der wichtigeren ersten Hälfte an. Also die Show hat ja damit begonnen, wie Hangman backstage mit Christopher Daniels gesprochen hat. Da hat dann aber Moxley mehr oder weniger mitgehört und dann auch seine restlichen Death Riders schon mal auf Hangman losgeschickt. Was es dann damit auf sich hatte, kommen wir dann gleich zu, als Hangman eigentlich rauskommen sollte. Kommen wir aber dann direkt zum ersten Match. Will Ospreay gegen Swerve Strickland endet in einem Time Limit Draw. Nach 30 Minuten war das Match vorbei. Swerve sah eher danach aus, als würde er das Match zum Ende hin gewinnen, auch wenn das natürlich nicht immer was heißen muss. Match war halt dann ein Unentschieden. Was danach passiert ist, kommen wir dann gleich, glaube ich, noch dazu. Aber wie hast du dieses Pay-Per-View-würdige Match empfunden? Als genau am falschen Ende der Card. Das hätte der Main-Event der Show sein müssen. Und den Six-Man, also jetzt mal vorzugreifen, den Six-Man-Tag zwischen Paragon und der Don Callis Family, dem Don Callis Family B-Team, hätte man dann auch wunderbar in den Opener setzen können. Aber naja, Will und Swerve, um jetzt mal aufs Match selber zu kommen, wenn du die Paarung auf dem Zettel stehen hast, ist natürlich ganz klar, dass das kein schlechtes Match werden kann. Na, und hier hat man sich dann durch das Draw auch zumindest die Option offen gehalten, dass jetzt nicht irgendeiner der beiden durch eine Niederlage beschädigt ist oder so. Ja, ich habe mich auch während des Matches die ganze Zeit gefragt, wer das gewinnen könnte, bei wem ergibt es mehr Sinn, wem tut die Niederlage vielleicht mehr weh, bis dann irgendwann, ich weiß nicht, bei welcher der Kommentatoren es dann war, gesagt hatte, wir sind noch so und so viele Minuten vom Time Limit Draw entfernt und da dachte ich mir schon, ja okay, ich glaube, es wird damit enden. Also ein WWE-Finish wäre natürlich gewesen, die Death Riders kommen und attackieren einfach alle und dann ist halt durch Disqualifikation Ende, so war es halt dann Time Limit Draw. Ich muss aber sagen, dass mir sogar das Match als Opener gut gefallen hat, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch noch richtig Bock auf die Ausgabe und deswegen hatte ich auch sehr, sehr viel Spaß mit dem Match. Ich glaube, wir müssen ja nicht drüber reden, dass das hier ein absolutes, ja, wie eben schon gesagt, Pay-Per-View-Match war. Und ich glaube, wäre das am Ende dieser 4 Stunden gewesen, da wäre meine Lust auf das Match schon deutlich gehemmt. Deswegen habe ich mich eigentlich sehr gefreut, dass es direkt am Anfang schon kam. Ja, okay, so gesehen natürlich richtig. Aber ich meine jetzt rein von der Ansetzung von den Namen her, wäre es ja eigentlich definitiv der Main-Event gewesen. Hast aber natürlich recht. In Gedenk dessen, was wir dann insbesondere in der zweiten Hälfte in der dritten und der vierten Stunde von Summer Blockbuster gesehen haben, wäre es vielleicht am Ende der Show dann doch ein bisschen hätte es unter dem müden Publikum gelitten. Ja, ja, ja. Also ich kann die sich natürlich voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, für eine verlängerte Weekly war das wahrscheinlich eine ganz gute Maßnahme. Ansonsten bin ich natürlich voll und ganz bei dir. Blicken wir direkt mal drauf, was nach dem Match noch passiert ist. Da wollte witzigerweise ein Swerve Strickland natürlich, dass das Match weitergeht. Also da ist auch eine gewisse Ironie drin, dass selbst wenn es mal zu einem Time-Limit-Draw bei AEW kommt, gefühlt die Promo danach schon fertig geschrieben ist, dass die Person dann auf weitere Minuten beharrt. Gut, ist jetzt in dem Fall nicht so gekommen, denn die Death Riders kamen heraus, aber auch die Young Bucks und ja, nehmen praktisch alles auseinander. Prince Nana muss einen Superkick einstecken. Swerve wird dann mit Handschellen an die Seile gefesselt und wird weiter angegriffen. Soll eigentlich dann einen Superkick noch mit ja den Sneakern mit Reißzwecken einstecken, aber Ospreay wirft sich heldenhaft in diesen Superkick rein, wird danach behandelt. Das Gesicht wird mit einem Handtuch praktisch bedeckt, dass man die Wunden nicht sieht. Da kann man vielleicht ein bisschen drüber streiten, ob das ein bisschen überdramatisch war oder nicht, aber genau, so oder so, hier bahnt sich möglicherweise ein Young Bucks gegen Ospreay und Strickland Match an. Wie sehr würdest du dich darauf freuen? Es wäre zumindest eine All-In-Card würdig. Na, ja, also ich würde, weil die beiden ja auch jetzt so noch nichts Großes zu tun haben, weil Hangman als möglicher Gegner der beiden, entweder von Ospreay oder Swerve, der ist ja nur bei All-In eben auf dem World Title Run. Und da kannst du die beiden, kannst ja auch nicht irgendwie von der größten Card des Jahres weghalten. Und da musst du dir halt was anderes ausdenken und ein Tag Team Match gegen die Bucks. Also ich sag mal, ist jetzt vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ja. Und ich sag, das mit dem Handtuch fand ich noch ganz okay, weil ich erinnere mal ein paar Monate zurück, als Darby Allin durch die Glasscheibe gehüpft ist nach draußen, irgendwas Glasiges, und wie dann sein Rücken gesuppt hat, dass man da dann zumindest so tut, als ob, oh Gott, was ist da passiert, wenn du so eine Fußsohle voller Reißzwecken ins Gesicht bekommst, fand ich auch ganz okay. Ja, auf All-In noch bezogen. Ist halt generell gerade einfach sehr spannend, dadurch, dass du in dieser Gesamtstorylines rund um die Death Riders im weitesten Sinne einfach so viele Akteure hast, die einfach verschiedene Sachen bezwecken wollen, aber halt auch in ganz komplizierten Beziehungen zueinander stehen. Also, dass du natürlich einmal jetzt Moxley gegen Hangman hast und dann hast du einen Ospreay, der einerseits auf der Seite von Hangman ist, aber auf der Seite ist auch irgendwo Swerve, aber Swerve und Hangman auf gar keinen Fall. Und die Bucks sind einerseits so ein bisschen auf der Seite der Death Riders, wollen aber auch gleichzeitig, dass Hangman den Titel zurück zur, ja, so gesehen Elite wieder zurückbringt. Das heißt, einerseits sind die Bugs für Hangman, sind aber auch irgendwie gleichzeitig auf der Seite der Death Riders, und aber jetzt auf der anderen Seite von Swerve und Will Ospreay, sodass du irgendwie, du hast das Gefühl, so vier Parteien, die da irgendwie drin sind, und jeder ist irgendwie gegen jeden, aber dann irgendwie doch nicht und dann doch. Also ich hoffe, dieses gedankliche Bild von mir hat gerade irgendwie Sinn ergeben. Aber ja, es ist ein bisschen kompliziert, und dementsprechend ist es auch wirklich ganz schwierig, das finde ich jetzt gerade so ein paar Wochen oder Monate in Zukunft halt dann zu denken, weil je nachdem, wer da welches Match gewinnt, natürlich die ganzen einzelnen Storylines ganz verschiedene Abbiegungen nehmen können. Ja, also wenn ich dann später hier den Podcast fertig schneide und auch das YouTube-Video mache, hätte ich Ahnung davon, würde ich jetzt bei deiner eben getätigten Erklärung so aus so einem alten Bugs Bunny Cartoon so einen teilnehmen, wo einer einem einfach so oben aus dem Kopf eine Atomwolke explodiert. Ja, gefühlt ist es das gerade. Ja. Also da ist wirklich jeder irgendwie genau. Gegen jeden und dann irgendwie auch doch nicht. Ja, eine kleine Anmerkung zu Will Ospreay noch. Ich habe jetzt gehört, seine Lebensgefährtin Alex Windsor, die kennt man ja hier auch aus der europäischen, insbesondere natürlich britischen Szene, die siedelt wohl jetzt auch in die USA über. Hoffentlich wird sie reingelassen in Trump-Amerika. Soll wohl auch fest zu AEW kommen. Muss ich sogar zugeben, habe ich erst sehr wenig von gesehen, also von ihr. Deswegen kann ich da gar nicht so viel. Naja, einmal hast du sie sagen. Zumindest schon mal live gesehen. Das ist richtig. Also ich kann mich auch an ein, zwei Matches erinnern, aber halt noch nicht so wahnsinnig viel, weil ich einfach im europäischen Wrestling, gerade wenn es nicht deutsch ist, einfach nicht so gut drin bin, um dann einschätzen zu können, wie relevant sie Teil des Rosters werden könnte. Aber ich sehe das mal als ein Zeichen, dass man Will dann jetzt wirklich ganz nach oben bringen will, weil er ja sonst immer im Moment zwischen Amerika und England hin und her switcht, eben wegen der Family. Und die holt man jetzt halt rüber. Ja, ich bin halt dann andererseits auch gespannt, weil ich eigentlich nie Fan davon bin, wenn du einfach zwei Singles-Wrestler nimmst, die kurzfristig in ein Tag-Team packst, die dann halt auf einmal gegen mehr oder weniger das renommierteste Tag-Team der AEW-Geschichte dann theoretisch einfach gewinnen würden, weil das wird ja bedeuten, dass sowas wie Teamchemie oder so ja praktisch kein relevanter Faktor ist, weil Swerve und Ospreay, also ich meine, das Match Wenn es denn dazu kommt, ist ja eh noch ein bisschen was hin. Dann ist ja die Frage, ob die dann irgendwie nochmal in größerer Form Seite an Seite antreten werden. Aber ansonsten finde ich es halt immer ganz schön, wenn die Tech-Teams halt auch wirklich in der Tech-Team-Szene so stark dargestellt werden, dass jetzt nicht ein, in Anführungszeichen, zusammengewürfeltes Team gegen die gewinnen könnte. Weswegen ich für dieses potenzielle Match trotzdem glaube oder hoffen würde, dass da halt die Bucks gewinnen würden, was halt natürlich dann andererseits bedeutet, dass ein Osprey verlieren würde. Rein vom Logischen her stimme ich dir da völlig zu. Ein eingespieltes Team, ich meine, das siehst du ja auch aus unserer beider anderer großen Leidenschaft. Eine Fußballmannschaft besteht aus 11 Leuten. Da reicht das nicht, wenn du da einen Ronaldo oder einen Messi drin hast. Das Team muss gut zusammenspielen, sonst gewinnst du das Spiel nicht. Na, und so, weil die Bucks sind eingespielt, also sehe ich die in so einer Auseinandersetzung auch als Favoriten an. Wird natürlich nicht immer so durchgezogen, aber vielleicht in diesem Fall, aber wir hatten gerade so viele, was wäre, wenn's in den letzten 3 Minuten drin. Ich glaube, da müssen wir erstmal abwarten, was da überhaupt kommt und welche Konsequenzen das letztendlich auch haben wird. Wenn wir in der Show weitergehen, dann hatten wir 2 kürzere Backstage-Segmente erstmal, die danach noch relevanter wurden, nämlich einmal eigentlich ein Interview von Renee Paquette mit Kazuchika Okada, was dann durch die Don Callis Family unterbrochen wurde. Da sind die beiden Parteien erst noch so ein bisschen aneinander geraten. Dass das vielleicht einfach nur eine kleine List war, kommen wir dann gleich noch zu, wenn das dann in der Show relevanter wurde. Dann haben wir aber das Hurt Syndicate gesehen, beziehungsweise erst MVP gesehen und ein paar Kampfgeräusche gehört. Und dann hat man gesehen, wie das Hurt Syndicate ein Commander verprügelt hat. MJF hat die Maske geklaut. Commander war wohl wirklich verletzt, hätte ja eigentlich noch ein Match haben sollen im Verlauf der Ausgabe, wurde dementsprechend dann aber so rausgeschrieben. In der Arena wieder zurück hatten wir halt dann ein relativ kurzes Singles-Match zwischen Mystico und Blake Christian, soll natürlich auch dafür herhalten, um jetzt die anstehenden Mexiko-Shows zu promoten. Ich weiß gar nicht, hast du zum Match so viel zu sagen, weil das war ja mit 4 Minuten relativ kurz. Also ich war auch wirklich überrascht, dass es so kurz war. Nee, nicht wirklich. Das ist so wie du sagst, das ist ein Match hier. Guck mal, was die Mexikaner, ich bin jetzt überhaupt nicht so im Lucha Libre drin, was sie können. Und übrigens demnächst ist hier AEW Grand Slam Mexiko. Ja, da schaut mal alles zu, weil da gibt's noch mehr von dieser tollen Action. Ja. Und, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, alles gut, alles gut. Und danach hatten wir praktisch fast einen direkten Übergang zum Match, was darauf gefolgt ist, nämlich das Hurt Syndicate kam halt dann nach dem Match heraus. MJF hat erst Mystico gelobt, hat ihm dann praktisch das Match für Grand Slam am kommenden Mittwoch bestätigt, hat ihn dann als immer noch schlechten Sin Cara bezeichnet, was ich wirklich wieder sehr herrlich fand, dass da ein MJF halt mal wieder so ein bisschen auf die Vergangenheit dann auch eingegangen ist und wollte ihn dann attackieren, aber das konnte er selbstverständlich verhindern, Mystico konnte es verhindern, daraufhin haben wir dann noch ein Trios-Match bekommen, nämlich Hurt Syndicate gewinnt gegen Jet Speed, also Kevin Knight und Speedball Mike Bailey und halt dann Mystico, der halt noch sein zweites Match direkt hinterher hatte. Und danach ging es direkt auch noch weiter, weil dann der Brawl noch ein bisschen weiter ging. MJF hat es meine Aufzeichnungen sind falsch. Mystico hat ja nicht noch ein Match, das war ja Dorada, der noch in dem Chios-Match dann drin war, richtig? Also ich habe hier den Showbericht, da steht aber auch für das Trios-Match Mystico mit drin. Moment, ich muss das kurz nochmal überprüfen. Nee, es ist Mascara Dorada gewesen. Zufälligerweise, ich es in meinen Aufzeichnungen falsch aufgeschrieben und anscheinend war es im Showbericht dann auch nicht richtig. Ja, dann kannst du David nachher dafür persönlich in Oberhausen schelten. jedenfalls hat nämlich dann, weil dann ist mir gerade nämlich der Fehler aufgefallen, dass ich habe erst nämlich geschrieben bei mir selbst, sie haben gegen Mystico gewonnen und dann zieht MJF Mascara Dorado die Maske ab und das hat irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Aber ganz genau, MJF hat Mascara Dorada dann die Maske geklaut und dann kam nochmal Mystico dazu. um halt da noch den Safe zu machen. Also es war wirklich ganz viel zwischen Herd Syndicate und ja, einerseits Jetspeed, andererseits Lucha Libre, zum Teil CMLL. Ich weiß gar nicht, wie ich das groß bewerten soll, weil an sich waren, ich sag mal, wenn wir das alles zusammenpacken, da waren ja plus minus dann 20, 30 Minuten, fand ich an sich wahnsinnig unterhaltsam. Andererseits, ich glaube, wir müssen ja nicht groß drüber reden, dass das halt ein Aufbau jetzt für Grand Slam Mexiko ist. Danach wird das wahrscheinlich relativ egal sein, ob jetzt MJF gegen Mystico gewinnt oder nicht. Wird wahrscheinlich auch eher zweitrangig sein. Dann ist das wahrscheinlich nächste Woche schon wieder halb vergessen. Oder siehst du da jetzt eine größere Relevanz in der Thematik? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, das ist jetzt, um den großen Event in Mexiko zu promoten und danach wird CMLL wieder sein Ding machen. AEW macht seine eigene Sache. Das ist ja jetzt nicht wie bei AAA und WWE, dass die eine Company die andere aufgekauft hat. Und da zu erwarten ist, dass es da mehr Durchmischung geben wird. Das ist jetzt nur für den Event. Das ist wie bei New Japan und AEW, wenn dann irgendwann im Spätsommer dann Forbidden Door ansteht, dann wirst du wieder mehr New Japan-Leute in AEW-Shows sehen, dann ist der große Pay-Per-View und nach dem Pay-Per-View sind die dann alle wieder weg. So ja, ist das hier auch. Ganz genau, deswegen ist für mich auch so ein bisschen schwierig gewesen, so die langfristige Bedeutung dieser Ausgabe irgendwie festzumachen, weil du halt eben ein paar Segmente und Matches drin hattest, die halt jetzt ein kurzfristiger Aufbau waren. Ich glaube, wenn wir in, wann ist es, glaube ich, 4 Wochen ungefähr bei All In auf diese Ausgabe zurückblicken, wird man vielleicht sagen können, ja, war vielleicht jetzt nicht die allerwichtigste, aber natürlich jetzt für Grand Slam nächste Woche sehr relevant. Und ich glaube, unter dem Schirm muss man das halt dann auch betrachten und bewerten. Und dafür war es absolut nicht verkehrt. All In ist vorgestern in einem Monat, also am 12.7. Okay, genau, ja, okay, dann hatte ich es ungefähr richtig im Kopf. Dann würde ich inhaltlich direkt schon wieder weitergehen. Ich glaube, wir stürmen hier gerade relativ gut durch. Aber ich muss auch sagen, fast schon prädestiniert dafür kommt eigentlich jetzt dieses Segment, weil eigentlich sollte dann Hangman herauskommen. Da haben wir jetzt den Bogen zu dem Anfangssegment. Er wird nämlich praktisch einfach nur von den Death Riders ja schon verprügelt rausgeworfen. Moxley hat dann kurz ein paar Sätze gesagt, die ja gefühlt Schablone Moxley der letzten 6 Monate mal mindestens waren. Mittlerweile wahrscheinlich schon fast eher 9 Monate. Und ja, dann kommen halt irgendwann die Ops raus, machen den Save. Death Riders fliehen halt dann, beziehungsweise die verfolgen die halt so ein bisschen durch die Arena und dann war es halt auch schon wieder durch. Also wer da jetzt auf ein wegweisendes Segment zwischen Hangman und Moxley irgendwie in der Ausgabe gehofft hat, der wurde jetzt zumindest, ich will jetzt nicht sagen, in dem Punkt enttäuscht, aber ja, also ein Meilenstein dieser Storyline war es jetzt nicht, um es mal so zu formulieren. Nö, den Buckshot Lariat vor dem großen Match, die wird er sich in den nächsten 4 Wochen noch fangen, der Mox. Na, und dann, aber das wäre jetzt auch zu früh gewesen. Du hast noch 4 Wochen bis zum Pay-Per-View, das sind noch, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube nächste Woche die Mexiko-Shows, die werden ja, glaube ich, auch irgendwie, wird ja auch so ein 4-Stunden-Event sein, wenn ich das richtig gesehen habe, oder ist da wieder Dynamite und Collision getrennt? Ich meine, es ist getrennt. Also ich glaube, wir haben auch nächste Woche eine reguläre Collision-Ausgabe. Ich weiß aber andererseits jetzt nicht, ob Grand Slam dadurch auch nur 2 Stunden geht oder ob das dann länger wird, weil wir haben ja, glaube ich, nächste Woche generell ja noch ein CMLL-Event, glaube ich, am Dienstag. Da hat AEW so ein bisschen die Finger im Spiel. Und ich glaube, nächsten Freitag haben wir auch noch hier Fantastica Mania Mexiko oder wie das heißt, was ja auch nochmal AEW, CMLL und New Japan zusammen ist. Also wir haben halt nächste Woche ganz viele verschiedene Shows in irgendeiner Form. Deswegen kann ich gerade nicht genau sagen, was da wie lange geht, aber ich meine, wir haben das volle Programm, also mit Dynamite, weiteren Shows und Kulissen dann noch drin. So many wrestling, so little time. Ja, definitiv. Naja, wir werden sehen. Also wenn du jetzt in der normalen Einteilung bist, wie gesagt, dann hast du bis zum großen Haupt-Pay-Per-View des Jahres noch mindestens 8 Weeklies. Ne, die ganzen Extra-Shows mit anderen Promotions mal außen vor gelassen. Und da wäre es jetzt ein bisschen früh gewesen, wenn man da jetzt einen ersten großen Clash auch wirklich von Hangman und Mox gegeben hat, gebracht hätte. Das kann man jetzt noch schön hochkochen, dass dann so richtig dann zu All in der Siedepunkt erreicht ist und der Main Event dann die Show sprengen kann, sozusagen. Ja, bin ich bei dir. Für eine einzelne Ausgabe kann man das jetzt mal problemlos so bringen. Ich bin mal gespannt, wann da halt jetzt ein bisschen, ich sag mal, mehr Tempo, mehr Feuer dann halt wieder reinkommt. Vielleicht schon nächste Woche, vielleicht halt erst in zwei. Ich weiß, ohne die Frage, du kannst nicht 4 Wochen vor einem Pay-Per-View Woche für Woche das Riesensegment rausballern. Das war jetzt natürlich ein bisschen Sparflamme. Abwarten, wann halt da ein bisschen mehr kommt, aber irgendwann in den nächsten 1-2 Wochen darf es da halt dann auch ein bisschen mehr werden, um es so auszudrücken. Ja, eben genau. Ne? Hast jetzt sozusagen den Topf auf dem Herd gestellt, ne? Hast die Herdplatte angemacht, jetzt wird es langsam warm und jetzt hast du noch 4 Wochen, bis es dann nachher am Ende das Spaghetti-Wasser blubbert und du die Spaghettis reintun kannst und dann richtig geiles Mal bekommst beim Pay-Per-View. Definitiv. So lassen wir das stehen. Okay. Danach hatten wir ein Match, was bei mir so die persönlichen 2022 Flashbacks ausgelöst hat, denn wir haben mal wieder ein Tag-Team-Match von TJ bekommen, also NRJ und Ty Mello. Die beiden gewinnen auch gegen Megan Bain und Penelope Ford. Das Match war, hätte ich gesagt, okay. War ich dann andererseits überrascht, dass es dann, zumindest sehe ich gerade laut unserem Bericht, über 10 Minuten bekommen hat. Kam mir weniger vor. Beziehungsweise ich bin überrascht, dass sie halt wirklich so viel Zeit bekommen haben. Vielleicht auch David wieder einen Fehler gemacht, aber das ist jetzt vielleicht ein anderer Punkt. Aber das ist vielleicht ein bisschen sinnbildlich auch dafür, was ich ja im Cold Open auch schon gesagt habe. Gerade haben halt wirklich viele Frauen so ein bisschen das Problem, irgendwie so eine relevante Stelle im Roster zu finden, wenn halt die einzigen beiden Titel, die du hast, gerade gegeneinander antreten und alle anderen halt irgendwie relevant bleiben müssen. Und das ist halt auf zumindest jetzt auch die nächsten 4 Wochen gesprochen, zum Teil ja auch schon die letzten 2 Wochen oder so in der Vergangenheit, gar nicht so unfassbar einfach. Und ich war auch ehrlich gesagt überrascht, dass hier dann NRJ und Ty Mello das Match gewonnen haben, weil ich eigentlich dachte, man möchte Megan Bain wieder so aufbauen, dass sie im Verlauf des Jahres nochmal eine Contenderin sein kann. Jetzt hast du halt mit NRJ und Ty Mello, ich meine, Ty Mello kam jetzt erst wieder zurück, NRJ halt jemanden, der irgendwie so seit 1-3 Jahren so ein bisschen auf der Stelle tritt, ist halt die Frage, wo will man mit denen hin? Beziehungsweise, wenn man mit denen als Tag-Team plant, ist es halt auch eh immer ein bisschen schwierig, weil es existiert ja keine so richtige Women's Tag-Team Division bei AW. Offensichtlich gibt es natürlich auch keinen Titel in der Women's Tag-Team Division. Abwarten. Von daher, weiß ich nicht, das war so ein bisschen ein Match, was mich auch danach mit so ein bisschen Fragezeichen zurückgelassen hat. Ich prognostiziere, in 4 Wochen fliegt ja ein Titel bei AEW raus. Also entweder die Continental oder die International Championship und ich sage ja immer noch, der Sieger von Kenny gegen Kazuchika 4 wird dann AEW Intercontinental Champion und dann hat man ja wieder einen Titelplatz frei und da kann man doch schön einen Damen-Tag-Team-Titel basteln. Zwinker, ja. Zwinker. Ja. Also mit 2 Einzeltiteln hast du einfach zu viele Damen. Und hier, ja, eine Megan Bain, ich meine, die gehört eigentlich als große Bedrohung, auch von ihrer physischen Präsenz her, gehört die eigentlich nach oben gebuckt und nicht hier gegen die, gegen Anna Jay, die gefühlt seit 3 Jahren nichts Bedeutendes mehr zu Wege gebracht hat bei AEW. Und Ty Mello, die jetzt aus ihrem Mutterschaftsaus wieder zurück ist, ging die dann gleich verlieren in ihrem ersten gemeinsamen Match nach so langer Zeit. Ja, ich bin bei dir. Ich weiß nicht, was ich groß noch dazu beifügen soll. Irgendwie ist es ein bisschen komisch gewesen, aber ja, die Frauendivision oder der von dir möglicherweise prognostizierte Women's Tag Team Title. Es würde mich bei Tony Khan jedenfalls nicht im geringsten wundern, wenn das genau so kommt. Dafür bräuchten halt natürlich die Frauen auch allgemein mehr TV-Zeit, um das halt dann aufzubauen. Hier ist halt immer so ein bisschen der schmale Grat zwischen, möchtest du jetzt trotzdem noch die Frauen relevant halten oder ist es gewissermaßen ein bisschen Zeitverschwendung, weil die alle vier teilnehmenden Personen haben ja absolut nichts gerade mit irgendeinem Titel zu tun. Da ist wahrscheinlich immer so ein bisschen der schmale Grat. Ist es notwendig, dass es drin ist oder ist es vielleicht Zeitverschwendung, dass es drin ist? Und das muss wahrscheinlich jeder Fan, jeder Booker für sich selbst entscheiden. Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Ja, also das wäre ein Match gewesen, was ich bei der normalen Weekly-Einteilung wunderbar bei Collision hätte haben wollen. Ganz genau. Wir bleiben aber dann gerade einfach bei Titeln. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, wir werden bald einen Titel weniger haben. Wir kommen nämlich zu Kenny Omega und Kazuchika Okada. Bevor es zu deren Segment kam, gab es aber ein wirklich langes Video zwischen Kenny Omega, also nicht zwischen den beiden, von den beiden, was halt deren gemeinsame Storyline sehr detailliert zusammengefasst hat. Und ich muss halt sagen, als jemand, der nie New Japan irgendwie verfolgt hat und deswegen auch große Teile der Storyline zwischen den beiden nie so aus erster Hand mitbekommen habe, fand ich das richtig, richtig gut. Also das Video war stark. Und ich meine, ich weiß, dass sie eine Vergangenheit haben, aber es war nochmal sehr, sehr cool zu sehen, dass einfach so zusammengefasst zu sehen, wie es dazu kam, dass die beiden halt einfach diese Storyline hatten, die ja wirklich auch New Japan in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja so ein bisschen geprägt hat und laut vielen die besten Matches aller Zeiten dann hatten, kann man natürlich auch drüber streiten, aber einfach diese Bedeutsamkeit hervorgehoben haben. Und ich glaube, das ist für viele Fans, die halt nicht New Japan verfolgen, gar nicht so unwichtig gewesen. Und da finde ich es schön, dass ein Tony Khan nicht voraussetzt, dass man halt jede Storyline der letzten 30 Jahre auf diesem Planeten verfolgt hat, sondern einfach mal sagt, ey, du hast es nicht gesehen, hier bitte. Und dann haben wir alle den gemeinsamen Nenner, auf den wir wieder aufbauen können. Eben, genau. Ne? Also in dem Video, was, wie du sagst, auch sehr detailliert und lang war, hat man ja wirklich Step by Step die ganze Geschichte nacherzählt. Kenny als Leader vom Bullet Club, damals erster Nicht-Japaner, der den G1 gewinnt, dann beim darauffolgenden Wrestle Kingdom Okada um den Heavyweight-Title von New Japan herausfordert, das Match dann nach über 40 Minuten verliert. Dann haben sie beide ein 30-Minuten-Time-Limit-Draw bei MG1. Und dann kommt das große dritte Match bei Dominion, 2 out of 3 Falls, wo Kenny dann nach über einer Stunde Okada den Titel abnimmt. Und es wurde ja explizit darauf da noch hingewiesen, es steht zwischen den beiden sozusagen nach 3 Matches unentschieden. Und da muss dann jetzt die Entscheidung her, weil eine solche Rivalität, da muss ein eindeutiger Sieger her sein. Und das ist eben genau das. Die wenigsten in Nordamerika interessieren sich, glaube ich, so sehr für das japanische Fernsehen, dass sie da irgendwie NJPW World abonniert haben und die Matches gesehen haben. Oder so wie du, die das hierzulande nicht schauen. Und da ist das eben wunderbar, zumindest mal einen Einblick zu geben, wie groß diese Ansetzung auch nur annähernd ist. Mhm. Den einzigen Zusatz zu deinem Gesagten gerade wäre noch, für mich ist es das vorläufige Finale dieser Storyline, weil ich lege mal beide Beine ins Feuer dafür, dass das nicht das letzte Match in der Karriere von Kenny Omega und Kazuchika Okada gegeneinander gewesen ist. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich einen Sieger bekommen und ähnlich wie bei Young Bucks gegen FTA, wo es dann erst das dritte Match gab, dann das fünfte, mittlerweile gefühlt das siebte und wahrscheinlich auch irgendwann bald das 13. Um da immer wieder den endgültigen Gewinner zu finden, wird es wahrscheinlich auch hier irgendwann auch noch dann erneut ein Unentschieden geben und dann erneut die Entscheidung, wer der tatsächliche Gewinner davon ist. Muss man da mal schauen, aber das wäre jetzt in dem Match natürlich das, ich sag jetzt mal, so blödeste Ende, wenn du diese Title Unification Winner Takes All mit einem Unentschieden ausgehen lässt. Nee, das glaube ich auch gar nicht. Ja. Ich glaube, jetzt wird jemand gewinnen, aber irgendwann in 1-2 Jahren kriegen wir dann wieder ein Match und dann wird es wieder unentschieden stehen. Das, Das mag natürlich sein, sozusagen, dass man die alte Match-Trilogie dann nochmal auf nordamerikanischem Boden wiederholt. Genau. Ich hoffe aber, dass sie zumindest, wo sie jetzt so detailliert die Geschichte der beiden nochmal dargelegt haben, dass sie beiden dann auch bei All In den Raum bekommen, eben annähernd an diese damaligen Matches heranzukommen. Weil man sieht ja bei Kenny und insbesondere jetzt bei Okada, solange er jetzt bei AEW ist, das ist bei weitem nicht der Okada, wie er damals war. Na, ich hoffe, dass er, oder ich glaube, dass er da jetzt vielleicht Vorgaben hat, dass er es mal ruhiger angehen lassen soll. Und ich hoffe, dass sie dann sagen, hier, all in, ihr beiden im Ring, macht einfach. Ja, ich hoffe es, weil, also, ich weiß nicht, ob ich alle drei Matches zwischen Omega und Okada gesehen habe, aber zwei mindestens, die natürlich auch unfassbar gut waren, ohne jede Frage. Wie du auch gerade schon gesagt hast, Okada ist halt bei AEW halt auch viel Sparflamme bislang. Und wenn ich nur die AEW-Zeit von Okada sehe, dann fällt es mir gerade noch ein bisschen schwer, ihn irgendwie als potenziell besten Wrestler der Welt zu bezeichnen, weil so viele wirklich gute Matches waren da jetzt nicht. Also ich kann dir, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich dir gerade ein Okada-Match sagen kann bei AEW, wo ich wirklich sagen würde, das war absolute Spitzenklasse. Und ich glaube, bei einem Will Ospreay komme ich auf 5 bis 10 in dem gleichen Zeitraum. Ja, ja. Von daher, ich bin ganz bei dir. Ich hoffe, da ist jetzt am Wochenende Line los. Nicht am Wochenende, in einem Monat. Ein bisschen ist es ja noch. Einfach Line los und dann einfach komm, gebt uns das Beste, was ihr könnt. Und Okada hebt sich das halt einfach dann für ein, vielleicht zwei sehr große Matches im Jahr auf. Bislang ist halt aber, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, Okadas AEW-Zeit halt noch nicht vergleichbar mit seiner New Japan-Zeit. Eben ganz genau das. Ja, na, hoffen wir, wir gucken. Also das ist auf dieses Match freue ich mich sogar noch ein bisschen mehr als auf den World Title. Ich wahrscheinlich auch, aber es liegt auch hauptsächlich daran, weil ich mich, glaube ich, nie auf ein Moxley-Match freue. Es klingt okay. Jetzt hart, aber ich habe halt immer nur die Hoffnung und die Vorfreude, dass er den Titel verliert. Und sonst ist da nicht viel Vorfreude drin. Es ist halt Neugierde drin, wie es ausgeht. Aber auf das Match freue ich mich eigentlich gar nicht so sehr. Aber ich glaube, das ist eher ein Problem meinerseits. Damit möchte ich niemandem irgendwie den Spaß an John Moxley kleinreden. Aber ich glaube, das ist halt einfach, wie man wahrscheinlich in den letzten Jahren rausgehört hat, einfach eine Beziehung zwischen John Moxley und mir, die bislang einfach noch nicht auf Rosen gebettet ist. Okay, aber dann kommen wir mal noch zum eigentlichen Segment der beiden, weil ja, wie wir ja gerade schon mehrfach gesagt haben, die beiden Titel werden dann ja praktisch eingestampft. Ein neuer Titel wurde präsentiert von Tony Schiavone. In dem Fall, beide haben Vertrag unterschrieben, beide haben sich auch noch ein paar Nettigkeiten an den Kopf geworfen. Aber dann kam auf einmal die Musik von Don Callis. Dann haben sich halt erstmal ein bisschen Don Callis und Omega unterhalten. Und dann gab es aber den überraschenden Angriff von Kazuchika Okada und auch da wieder ein Rückbezug auf das Segment von eben. Das erste ist so aus, als wenn Okada und die Don Callis Family aneinander gerät, haben sie jetzt hier gemeinsame Sache gemacht. Selbstverständlich wurde sich dann auch hierauf wieder darauf konzentriert, den Bauch, also die Magengegend von Omega zu bearbeiten. Wurde dann auch behandelt und Omega hat ein wenig Blut gespuckt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu kritisch bin, aber ich brauche, also wir reden ja hier gerade offensichtlich über Kunstblut. Er hat ja nicht tatsächlich so stark aus dem Mund geblutet. Ich brauche diese Übertreibung in solchen Fällen nicht zwingend. Also mir reicht das aus zu wissen, dass Kenny Omega eine offensichtliche Vorgeschichte jetzt mit seiner Magengegend hat. Also mich stört das Blut jetzt nicht. Ich finde das auch nicht zu brutal oder was weiß ich was. Aber ich brauche nicht dieses dreifache Unterstreichen, was das gerade für ein hartes Segment war. Das fällt für mich immer so ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, als hier Seth Rollins während der hier Thunderdome-Ära dann Aleister Black und Rey Mysterio so gefühlt das Auge irgendwie rausgepökelt hat. Das ist für mich immer so ungefähr eine Kerbe, die da reingeschlagen wird. Mir war das einfach so ein bisschen zu drüber. Und dann wird mir auch immer so ein bisschen dieser Spiegel vorgehalten von, ja, okay, Wrestling ist halt doch nicht echt. es hätte wunderbar gereicht, wenn er ohne Blut sich da den Magen haltend auf den Boden gewälzt und gebrüllt hätte wie am Spieß. Na, das hätte ja auch gereicht. Ich hatte mit dem Segment ein ganz anderes Problem. Okay, Don Callis und Omega, Vorgeschichte ist klar. Aber warum packt man jetzt Don Callis und seine Family in dieses Match mit rein, wo sie gefühlt davor nichts damit zu tun hatten? Ist Okada nicht Mitglied der Elite? Also ich hätte es jetzt verstanden, wenn hier die Bucks rausgekommen wären und ihm mit ihm zusammen Kenny fertig gemacht hätten. Na, dass dann vielleicht ein Buck nochmal den Schuh mit den Reißzwecken angezogen hätte und damit Kenny in den Bauch getreten hätte. Dann hätte man vielleicht auch das Aua, Aua, Aua besser verkaufen können. Aber bisher hat die Don Callis Family irgendwie mit anderen Sachen zu tun gehabt. Und jetzt tauchen sie hier wieder auf. Ja, habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Hätte ich jetzt so nicht gebraucht. Da hätten andere Leute besser reingepasst. Ja, es passt halt so ein bisschen dazu, über das, was wir eben auch schon gesprochen haben, nämlich die komplizierte Situation um den World Title. Und da hast du ja gerade schon richtig gesagt, haben wir hier gefühlt diese Brücke geschlagen von die Young Bucks, die gerade irgendwas mit den Death Riders zu tun haben, haben ja aber eigentlich als Elite auch noch was mit Okada zu tun. Und der ist jetzt gegen Omega, der ja offensichtlich auch noch seine offene Rechnung mit den Bucks hat. Und jetzt sind auch noch die Don Callis Family Teil davon. Also gefühlt könnte es einfach so ein riesen Konstrukt an der Wand mit ganz vielen Fäden und Bildern also und so machen. Verschwörungsding. Ne? Genau. großes Kahnsches Kuddelmuddel. Ja, positiv. Also das einzig Positive in dieser Verwirrung drin könnte man vielleicht höchstens sagen, wenn aus irgendeinem Grund jetzt Okada nichts mehr mit der Elite zu tun hat, sondern mit der Don Callis Family, dass dann vielleicht auch die Don Callis Family einen legitimeren Anführer in einer Form dann mit Okada gefunden hat, weil es hätte ja eigentlich Takeshita sein können, aber dafür ist Takeshita zu ja wechselhaft in seinen Einsätzen, fehlt auch öfter mal für längere Zeit, wie aktuell gerade so ein bisschen in einer relevanten Form. Und damit hätte es natürlich so ein bisschen neben Don Callis halt so das wrestlerische Oberhaupt dieser Familie, also womit du halt dann besser Storylines, glaube ich, aufbauen kannst. Also mit Verlaub, das wrestlerische Oberhaupt der Familie steht im nächsten Match. Okay. Der steht für mich im Moment eindeutig über Takeshita. Takeshita und ist im Moment allenfalls Nummer 3 in der Family. Das ist eine Ansage. Aber dann nutze ich das direkt, um zu diesem Match rüberzukommen, weil ungefähr hier hatten wir jetzt den Cut zwischen erster Hälfte und zweiter Hälfte dieser Show. Und ich sage auch jetzt schon mal so voraus, ab jetzt ist so die Anzahl meiner Notizen ungefähr nur noch ein Drittel von dem, was jetzt davor der Fall war. Kyle Fletcher, der von dir gerade angesprochen, hatte nämlich ein Match gegen Anthony Bowens, hat das auch gewonnen und danach seine Absichten gegenüber Adam Cole deutlich gemacht, der halt bei dem Match im Kommentar saß, dass er halt die TNT Championship von Cole gewinnen möchte. Und Ich spiele gerne den Ball zu dir, weil ich habe nicht mehr viel mehr dazu zu sagen, außer das, was passiert ist. Ja, also ich mache mir ja auch nie so wirklich Notizen zu den Matches. Hätte hier ein Anthony Bowens gewonnen, hätte ich das sehr weird gefunden. Aber er hat seine 11,5 Minuten bekommen. Was ich mich jetzt frage, ist, wo will man mit Anthony Bowens jetzt hin? Na, er kommt jetzt auch, verliert auch und Max Caster, sein ehemaliger Tag Team Partner, ist ja sowieso der Loser vor dem Herrn im Moment. Ja, was will man mit den beiden? Packt die beiden wieder zusammen, sollen sie wieder mit Billy Gunn zusammen scissern und dann ist gut, dann machst du wieder Face aus denen und dann hast du wieder ein Face-Tag-Team mehr. Davon braucht es ja im Moment auch ein paar. Ja, Anthony Bowens ist halt ungefähr das, was wir, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen haben, ist halt, hat irgendwie einen Mid-Kader, der keine richtige Storyline hat und Also wenn ich ehrlich bin, ist ja auch sein aktuelles Gimmick so ein bisschen ein, ich nenne es jetzt einfach mal Papiergimmick, weil er ist halt auf dem Papier der Five-Tool-Player, aber in der Realität hat er ja kein Gimmick. Also was, da ist ja nichts hinter. Also das merkst du ja weder in den Matches, dass er ein Five-Tool-Player ist und abgesehen davon, dass er es in manchen Promos benennt, dass er der Five-Tool-Player ist, ist er ja für mich gerade ein relativ gesichtsloses Babyface, weil er macht ja nichts in seinem Gimmick, wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen, er steht gerade gefühlt für nichts, er hat keine richtige Storyline und gut, jetzt hat er halt in einem Weekly-Match gegen Kyle Fletcher verloren. Ich weiß nicht, womit man mit Anthony Bowens gerade in irgendeiner Form hin möchte, außer dass er halt ein Babyface mit Kader, vielleicht sogar unterer mit Kader ist. Ja, irgendwie sein Auftreten in und um den Ring passt nicht zu dem, wie er sich verbal gibt. Ja, aber von mir aus können wir dann auch dementsprechend direkt weitergehen, denn es wurde jetzt auch wieder ein bisschen mexikanischer, nämlich der Kommentator Carlos Cabrera war im Ring und hat die Zusammenarbeit von CMLL und AEW gelobt und hatte dann auch eine lebende Legende dabei und diese lebende Legende, nämlich Atlantis Senior, hatte nämlich auch seinen Sohn dabei, nämlich Atlantis Junior, wurden aber dann auch unmittelbar von Stokely Hathaway und dann auch dementsprechend FTA unterbrochen, weil sie natürlich offensichtlich die Bezeichnung lebende Legenden gehört haben. Und auch da wurde jetzt praktisch ein Match dann für die Mexiko-Shows aufgebaut, weil daraus ist dann ein riesiger Brawl entstanden. Und dann werden wir am Mittwoch ein 12-Man-Tag-Team-Match bekommen zwischen Adam Cole, Daniel Garcia, Brody King, Bandido, Templario und Atlantis Junior. Also gefühlt, die waren auch alle Teil dieses Segments. Und halt FTA in Form von Cash Wheeler, Dex Harwood und Dead und Callis Family von Kyle Fletcher, Takeshita, Josh Alexander und Chisero. Ich muss sagen, ich finde an sich gerade das neue FTA-Gimmick auch mit Stokely Hathaway ganz cool. Das Segment hat mir aber wirklich wenig bis gar nichts gegeben und ich kann auch jetzt schon sagen, wenn ich nicht zufällig nächste Woche wieder Podcast mache, hat dieses 12-Man-Tag-Team-Match für mich eine brutale Skip-Gefahr. Ja, na das kannst du in dieselbe Schublade packen, dieses ganze Segment wie die Geschichte mit zu Beginn mit Mystico und etc. pp. Das ist einfach nur, um die Mexiko-Shows aufzubauen. Zur FDA habe ich schon gesagt, die waren, als sie in die Liga kamen, hervorragend hielt's auch ohne Stokely. Das brauche ich nicht. Stell Stokely als Spokesperson im Tag-Team beiseite, die auch eine Spokesperson brauchen. Da passt er. Und Carlos Cabrera, so schön es war, ihn wiederzusehen. Und wer wie ich das jetzt schon Jahrzehnte hier verfolgt und auch früher WWE geschaut hat, der kennt ihn ja als Teil des spanischsprachigen WWE-Teams, Kommentatorenteams. Ja, war schön, ihn wiederzusehen, aber der Mann hat zu lang geredet. Und man hat, irgendwie hat er, ja, ist immer so zwischen Englisch und Spanisch und Spanglisch, wenn man, irgendwie hat er alles irgendwie durcheinander gebracht, mal so, mal so, mal so und zu lang. Ja, man hat auch, glaube ich, gemerkt, dass es nochmal eine andere Disziplin ist, Kommentator zu sein und halt im Ring eine Promo zu halten. Weil, ja. Also ich weiß, ich bin nicht die Zielgruppe, weil Zusammenhalt zwischen CMLL und AEW ist jetzt nicht für einen deutschen Fan prädestiniert. Aber ja, ich habe so ein bisschen gemerkt, dass ich auch da gedanklich so ein bisschen abwesend war. Aber auch das ist eher ein Problem für mich. Ich glaube, wenn alle spanischsprachigen Fans sich über dieses Segment gefreut haben, dann ist es auch absolut legitim und das möchte ich dann auch irgendwie gar nicht in irgendeiner Form weiter kritisieren. Ja, es ist ein Aufbau für Mittwoch, viel mehr wird da wahrscheinlich auch nicht hinterstecken und dann ist das halt auch schon wieder spätestens nächste Woche abgearbeitet. Ja, Nee, alles gut, ich wollte jetzt aufs nächste Backstage-Segment hin. Da wird doch das tollste Tag-Team-Match des Jahres aufgebaut. Ja, wir blicken nämlich in die Tag Team Undercard und Big Bill und Brian Keith hatten ein Segment, wo sie gefühlt nichts Relevantes gesagt haben und dann kamen die Workhorsemen, also JD Drake und Anthony Henry. Ja, und die haben halt jetzt bald ein Match und das war halt das Segment. Also zwei Undercard Tag Teams haben bald ein Match. Bitte, Thorsten. Warum hat man das nicht bei ROH so gemacht? Dann hätte es hier nicht Sendezeit weggenommen. Das Match, das sorry für die vier Leute, aber das hat noch nicht mal Collision-Potenzial. Ja, das unterschreibe ich so. Dementsprechend, glaube ich, müssen wir da auch nicht länger drüber reden. Das wäre Rampage-Material oder früher noch Dark oder Dark Elevation gewesen. Ja, ja. Ich höre. Ja, für Rampage definitiv prädestiniert. Danach wurde es zumindest von den Namen wieder relevanter, auch wenn hier gar nicht so unfassbar viel passiert ist, nämlich ein Match zwischen Timeless, Tony Storm und Julia Hart. Vor dem Match gab es auch schon einen kleinen Brawl, beziehungsweise Julia Hart und Sky Blue, die halt mit dabei war, haben halt dann Tony Storm attackiert. Sky Blue wurde dann direkt schon vom Ring verwiesen. Mercedes Moné hatte sein eigenes kleines Buffet aufgebaut und sich das Match halt dann ringside angesehen. Offensichtlich gewinnt Tony Storm dieses Match. Wird danach von Mercedes Moné angegriffen, Mina Shirakawa kommt auch dazu und ja, Mercedes Moné wirft dann praktisch alle aus dem Ring und posiert dann halt auch noch mit Tony Storms Gürtel, also viel ist hier, also es ist viel passiert, aber halt nichts, was irgendwie diese Storyline jetzt irgendwie grundlegend verändert, wahrscheinlich das Relevanteste dabei war halt, dass während des Matches Mercedes Moné ein bisschen am Handy war und dadurch ist halt ein Match noch für Mittwoch offiziell gemacht worden, nämlich um die CMLL Women's Championship, Mercedes Moné gegen, ich werde den Namen falsch aussprechen, und Zeuxis ist es, ne? Ja. Ja, dann habe ich es einigermaßen richtig im Kopf gehabt, weil ich meine, wir haben sie auch schon mal bei AEW gesehen. Ja, das Match ist für Mittwoch offiziell, Mercedes Moné kann den nächsten Titel gewinnen, aber auch da sind auch an diesem Punkt meine Notizen vorbei. Das hat diese Story auch nicht weitergebracht. Ja, das Schönste an diesem Ganzen war, dass man Julia Hart und Sky Blue wieder gemeinsam gesehen hat, weil die haben damals, bevor dann Sky Blue ihre längere Verletzung hatte, sind die ja eh schon zusammen aufgetreten. Und da fand ich sie auch schon ganz interessant als Team. Hier auch wieder vielleicht Tag Team Division für die Damen. Julia Hart und Sky Blue zusammen, wer weiß. Ja, war natürlich klar, dass diesmal Mercedes Moné am Ende Standing Tall ist, weil letzte Woche, als Mercedes ja schon mal versucht hat, am Ring zu dinieren, da hat Toni ihr ja einfach mal das Steak weggefuttert. Da war ja dann Toni Standing Tall und da war es schon fast absehbar, dass diesmal Moné die Oberhand behält, so quasi. Genau. Viel mehr war es dann nicht. Damit wird es natürlich dann auch in den nächsten Wochen weitergehen. Aber ich glaube, auch da können wir direkt wieder weitergehen. Zu einem Segment, was insgeheim mein persönliches kleines Highlight dieser zweiten Hälfte war, nämlich Backstage-Interview zwischen Ricochet mit Lexi Nair. Und der halt immer noch ja praktisch Handlanger für sich sucht. Und Blake Christian und Lee Johnson kommen halt dann dazu. Und ja, biedern sich schon fast ein bisschen als Handlanger an und Ricochet beerdigt sie praktisch verbal, dass sie halt nicht mal gut genug sind, um seine Handlanger zu sein und lässt die beiden dann halt stehen. Fand ich wahnsinnig herrlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Segment gebraucht hatte, ob Blake Christian und Lee Johnson damit so wahnsinnig zufrieden sind, wie das da jetzt abgelaufen ist. Aber ja, ich musste sehr lachen vorm Fernsehen, weil ich wirklich dachte, also noch schlechter kannst du auch zwei Personen nicht reden, als es da gerade passiert ist. Nee, das Ding ist halt, dass die beiden, ich weiß ja nicht, ob man sich jetzt überlegt, sie eben primär jetzt bei AEW einzusetzen, weil normalerweise sind die beiden halt ROH, die ab und zu mal bei AEW vielleicht als Überraschungskanonenfutter für irgendein Mystery-Opponent-Match eingesetzt werden, aber sonst eben in den AEW-Shows bisher nicht stattfinden. Ja, und dass ein Ricochet jetzt hier dann eben anmerkt, nee, sorry, ihr beiden Pfeifen seid mir zu schlecht, na, ich bin mal gespannt, ob das jetzt, ob er sich wirklich dann stable zusammenbaut oder wie das dann ablaufen wird. Weil er hält ja auch nicht hinterm Berg, ja, together we are strong. Nö, ich suche mir ein paar Handlanger, die mich zu einem Titel verhelfen. Das ist ja das, was er ständig sagt. Und ich frage mich, ob er dann überhaupt jemanden findet, der sagt, naja, weil wir zum Titel verhelfen und was kriege ich dafür? Na? Mhm. Also vielleicht geht es ja auch irgendwann noch in die Richtung. Es ist halt die Frage, wen oder welches Tech-Team halt dafür dann irgendwie prädestiniert wäre, die ja in die Rolle schlüpfen könnten. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Mir ist aber auch nicht wirklich so wirklich ein klares Team dafür eingefallen, was da irgendwie groß passen würde. Ja, oder, weiß ich nicht. Oder er versucht ja verzweifelt Leute zu finden. Das klappt nicht und am Ende kommt er dann zu Blake und Lee zurückgekrochen und sagt, ach, wollt ihr nicht doch? Wäre schön, aber ich, das wäre dann aber wieder andererseits ein wirklich großes Lob an die beiden, wenn Ricochet bei den beiden angekrochen käme. Naja, aber ich weiß nicht, ob das so ein großes Lob ist, wenn so jemand dann zu dir kommt und sagt, naja, eigentlich sehe ich dich ja als zu schlecht an, aber da kein anderer will. Du bist. Okay, so formuliert, das stimmt dann natürlich. Na, ich weiß nicht, ob das dann so erstrebenswert wäre. Okay, kommen wir dann zum nächsten Match, Mixed Trios Match. Willow Nightingale, Mark Briscoe und Tomohiro Ishii gewinnen gegen Taya Valkyrie und die MXM Collection. Weil ich habe dazu gar nichts zu sagen. Ein So-Da-Match. Sehr schön. Dann gehen wir direkt weiter. Backstage war Chris Statlander, die nicht ganz so glücklich aussah. Wheeler Utah kommt hinzu, hat praktisch seine Hilfe angeboten, lehnt Statlander ab. Dann wird auch noch Willow Nightingale angesprochen. Statlander soll die eigene Entscheidung treffen, geht dann aber, trifft kurz auf Marina Shafir, die halt dann irgendwie nicht ganz so zufrieden damit aussah, dass praktisch dieses Gespräch gerade davor stattgefunden hat. Ist die Frage, wohin möchte man damit? Wird das einfach nur ein Statlander gegen Shafir oder wird da vielleicht so ein bisschen angedeutet, dass ein Wheeler Utah vielleicht doch nicht so gut zu den Death Riders passt oder deute ich da gerade zu viel rein? Naja, wir erinnern uns ja, wie er dann endgültig zu den Death Riders gekommen ist. Ist ja nicht ganz freiwillig gewesen. Also er hat ja nicht so, hurra, ich bin jetzt dabei, juhu, ich bin ein Death Rider sozusagen geschrien. Es ist ja mehr so als Zweckgemeinschaft, ne? Ja, okay, ist jetzt halt so. Ja, vielleicht will man ihn rauslösen oder vielleicht am Ende Chris mit in die Death Riders reinholen, was ich aber nicht hoffe, weil das würde ja bedeuten, dass wir die Death Riders noch länger haben würden als unbedingt nötig. Aber so ein kleines Programm zwischen Chris und Marina würde, fände ich jetzt nicht schlecht, weil, wie du vorhin ja schon gesagt hast, du musst ja alle Damen, die du hast, auch irgendwann mal zumindest sagen, hallo, die ist ja auch noch da. Genau, ja, also in dem Punkt ist es natürlich dann absolut legitim, die beiden, also ich meine, Marina Shafir ist natürlich präsent dadurch, dass sie halt als Frau in einem Stable ist, wo sie als Frau keine so große Relevanz hat, weil sie ja praktisch kaum eigene Matches hat. Chris Statlander schwebt seit Monaten gefühlt im Nirgendwo. Kann man vielleicht was Gutes draus machen, kann aber auch vielleicht schnell untergehen. Dann hatten wir ein sehr gutes, ein sehr gutes Ein-So-Da-Match, nämlich Bandido gegen Beast Mortos. Bandido gewinnt das. Von mir aus können wir direkt weitergehen. Ja, der ROH World Champion muss stattfinden. Ja, also wahrscheinlich das beste Match der zweiten Hälfte. Vielleicht kann man auch darüber streiten, aber viel mehr war es halt dann auch nicht. Dann haben wir noch ein kurzes Backstage-Segment, als Mercedes Moné bei René Paquette war. Ich habe eben schon gesagt, am Mittwoch ist dann Mercedes Moné gegen Zeuxis um halt die CMLL Women's Championship. Es wurde da praktisch bestätigt, Zeuxis ist dazu gekommen, hat dann auch Mercedes Moné mit einem Schlag zu Boden befördert. Und dann, ja, ich glaube, wir haben eben schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier noch weiterer Worte bedarf. Nö. Ich bin mal gespannt, ob Mercedes sich den Titel dann auch noch holt. Dann sieht sie wirklich irgendwann aus wie Ultimo Dragon und hat nur einen Gürtel irgendwo am Körper hängen. Vielleicht kommen wir dazu. Was ich allerdings jetzt stark finden würde, das habe ich jetzt eben gar nicht erwähnt, obwohl wir das ja im Vorgespräch noch sagen wollte. Eben die gute Mercedes war ja jetzt letztes Wochenende überraschend in Wien aufgetaucht und hat in Österreich einen Women's-Titel gewonnen. Zwinker, bei AEW ist ja eine Dame aus Wien debütiert. Die werden wir ja jetzt auch gleich noch besprechen. Vielleicht gibt es da ein Match, aber ich bin mal gespannt, ob Mercedes diesen Titelgürtel dann auch in den Shows präsentiert. Wäre natürlich ganz schön. Aus europäischer Sicht ist auch natürlich die Frage, wie lange sie ihn noch halten wird. Naja, erfahrungsgemäß sind ja die europäischen Promotions jetzt nicht so, dass sie monatlich Shows veranstalten werden, mal abgesehen von den ganz großen, so Richtung WXW, Rev Pro, Progress oder so. Ich weiß ja nicht, wie da die Taktung bei den Damen und Herren in Österreich da ist. Ja gut, keine Ahnung. Ich habe noch nie auch nur einen Ausschnitt einer österreichischen Promotion gesehen, bis Mercedes Moné da jetzt den Titel gewonnen hat. Und auch da habe ich nur ein einminütiges Video von gesehen. Von daher, da kann ich wirklich nichts zu sagen. Nein. Dann kommen wir zu einem weiteren Backstage-Segment, was wir eben auch schon angerissen hatten. Wieder war René Paquette Backstage. Hangman kam dann dazu, beziehungsweise kurz danach auch die Young Bucks. Die haben nochmal betont, dass sie eigentlich Swerve eben treffen wollten und so weiter und so fort. Paige soll bitte halt den Titel dann halt zur Elite zurückholen. Paige hat dann aber nochmal betont, dass die Elite in der Form eigentlich nicht mehr gibt. Dass sie auch seit Ewigkeiten keinen Kontakt hatten und so weiter. Hat den beiden dann auch nochmal gedroht, deren Haus abzufackeln. Ja, die Bugs sollen sich halt raushalten. Ich glaube, auch da haben wir eben schon alles zugesagt zu der komplizierten Verflechtung im World-Title-Geschehen. Ich glaube, da kriegen wir jetzt auch nichts Neues mehr zu. Ja, man sollte vielleicht noch anmerken, dass Nana und Swerve Mäuschen gespielt haben und das aus dem Hintergrund mit angehört haben. Könnte ja für die Zukunft ein nicht unerheblicher Umstand sein. Das stimmt. Dann kommen wir zur von dir eben schon angesprochenen Thekla, die gegen Queen Aminata gewonnen hat. Auch das Match hat überraschend viel Zeit bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es über 10 Minuten gehen würde. Laut unserem Bericht sehe ich gerade, waren es 11,5. Relativ langes Match, aber trotzdem auch schön, dass sie dann auch so viel TV-Zeit bekommt, dass sie auch diesen Sieg bekommt. Ist halt die Frage, wo möchte man halt auch damit hin? Dieses Match wurde jetzt innerhalb, glaube ich, von 1-2 Wochen kurz aufgebaut, aber auch das wird wahrscheinlich nicht allzu lange gehen zwischen den beiden. Nee, das ist jetzt, Thekla ist neu, muss ja erstmal erste Siege sammeln, einen Eindruck machen. Wie gesagt, das ist genau das Thema wie bei Candy und Kozuchka. Die ist bekannt, wenn überhaupt der größeren Wrestling-Öffentlichkeit außerhalb von Europa dann von Stardom her. Das hat wahrscheinlich in Nordamerika kaum einer mitbekommen, noch weniger als New Japan. Und da muss sie ja erstmal zeigen. Ich finde es schön, dass man hier dann aber eine Queen Aminata nicht verjobbt hat, weil die ja von den Damen, die man im Roster hat, auch eher, ich sag mal, so oberes Mittelfeld ist vom Können her. Die durfte hier 11,5 Minuten auch zeigen, was sie kann, ist aber natürlich rein vom, ich sag jetzt mal, Star-Faktor hinter einer Thekla, weshalb die auch die logische Siegerin dann war. Definitiv. Danach hatten wir noch ein kurzes Backstage-Einspieler von der Patriarchy, wo man praktisch ein Video gesehen hat von Nick Wayne im Best of Super Juniors Turnier. Alle waren stolz auf ihn, alle haben sich für ihn gefreut und das war es dann auch an dem Punkt schon wieder. Und dann hatten wir noch unser letztliches Main-Event dieser 4-Stunden-Ausgabe, nämlich ein 8-Man-Tag-Team-Match der Don Callis Family, also Takeshita, Josh Alexander und Lance Archer, dann noch mit Hechicero gegen Paragon, Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly und Daniel Garcia. Don Callis Family hat gewonnen. Auch da weiß ich nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Ja, wetten, dass Daniel Garcia in nächster Zeit irgendwann ein viertes Paragon-Mitglied wird. Ja, dann muss aber Daniel Garcia wirklich irgendwie mal gucken, dass er... Damit er auch ansatzweise nur irgendeine Bedeutung hat. Vielleicht sollte man anmerken, dass er natürlich als der, dem Adam Cole den TNT-Titel abgenommen hat, dann doch nach dem Match oder auch vor dem Match bei der Vorstellung doch auffallend oft auf den Titelgürtel geschaut hat. Juhu, wir bekommen Adam gegen Daniel 2. Ja, also Daniel Garcia muss wirklich gucken, dass er ein bisschen besser auf eigenen Füßen stehen kann, weil als Stable Guy war er in Ordnung, sein TNT-Run bisher war etwas enttäuschend. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier dann irgendwann wieder den Titel gewinnen sollte. Sollte es dann zu dem zweiten Match zwischen den beiden kommen? Und wenn nicht, dann, ja, Daniel Garcia ist ein Mid-Kader, der vielleicht ein bisschen besseres Standing hat als ein Anthony Bowens, aber halt auch viel mehr gerade nicht, der halt auch gerne, je nach Rolle, sehr blass wirkt. Bin ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig überzeugt von, aber ich meine, er ist noch jung, er hat schon ein paar gute Matches gehabt und dann wird sich das ja zeigen, wie sein Weg in den nächsten Jahren aussehen wird. Ja, aber ich glaube, er wird es letzten Endes nie über das TNT-Level hinaus schaffen. Hätte ich schon jetzt auch gesagt, aber bis dahin wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Da schauen wir mal, was sich da noch entwickelt. Ankündigungen für Grand Slam haben wir praktisch auch schon eigentlich alle durch, also Mercedes Moné gegen Xuxis, MJF gegen Mystico, das 12-Man-Tag-Team-Match auch gerade eben schon angesprochen, wir haben noch ein 10-Man-Tag-Team-Match, ich glaube, das habe ich eben noch in der, also explizit noch gar nicht gesagt, Death Riders plus Young Bucks gegen Ospreay, Strickland und die Ops. Ich als ausgesprochener Nicht-Fan von so riesigen Tag-Team-Matches, auch hier werde ich, glaube ich, nicht auf meine Kosten kommen, aber für eine Sonderausgabe in Mexiko vielleicht nicht so verkehrt. Wird wahrscheinlich viele Fans haben, dieses Match. Ich gehöre vielleicht nicht so sehr dazu, aber das ist auch kein Problem für mich. Damit sind wir für diese Woche durch und halt auch praktisch mit dem Ausblick auf nächste Woche durch. Wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast, würde ich noch zu den Kommentaren ins Board bzw. YouTube gehen, weil da noch einige Fragen dabei waren, über die wir kurz noch sprechen können. Aber gerne. Einmal Grüße ins Board Richtung Paterico, Rivera und mich hier. Bei denen war noch keine explizite Frage, aber die haben so ein bisschen über unsere Twitch-Tätigkeit gesprochen. Auch da nochmal Werbung an eigener Sache. Verweise ich euch gerne an David und Julian, die einerseits da jetzt ihren Live-Podcast hatten auf Twitch und andererseits natürlich Wrestling Infos Wrestling, also die WI-Fantasy-Promotion betreiben. Große Empfehlung, macht immer sehr viel Spaß zuzusehen. Und dann kommen wir zu YouTube. Wir haben, glaube ich, 7 Kommentare gehabt und in jedem Kommentar war praktisch eine eigene Frage drin. Schauen wir mal, welche Frage wie viel für uns jetzt dann hergibt. Wir fangen chronologisch an mit José Jack Mourinho, der uns gefragt hat, was wäre unser eigenes WWE-Gimmick und wie wäre unser erster Promospruch? Also ich denke mal, er meint damit auch unsere erste Catchphrase. Hast du dir dazu was überlegt? Ist keine leichte Frage. Nee, als du mich darauf aufmerksam gemacht hast, war ich gerade beim Mediamarkt. Ich habe mir mal überlegt, also so ein aktiver, also Wrestler im Ring wäre es wahrscheinlich nicht. Ich würde eher, glaube ich, so einen Don Callis-mäßigen Manager-Charakter nehmen, der so heelisch, so ein bisschen sneaky-heel-mäßig. Aber eine Promospruch müsste ich länger drüber nachdenken. Habe ich jetzt nichts parat. Catchphrase fand ich auch wahnsinnig schwierig, vor allem, weil ich auch oft merke, wie schlecht ich darin bin, einzuschätzen, ob irgendwas over geht oder nicht, weil ich dachte ja auch, dass das We Hurt People sich nicht durchsetzt und es hat sich wahnsinnig durchgesetzt und ich hätte auch nicht gedacht, dass sich der, ich nenne mal Ricochet-Ausruf, einigermaßen over geht und auch das hat bislang ganz gut funktioniert, von daher traue ich mich da gar nicht irgendwas zu sagen, weil es wahrscheinlich eh nicht funktionieren würde. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, es wäre mein WWE-Gimmick, aber was ich zumindest in der Form ganz spannend fände zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob es das schon mal in der Form gab oder wann es das zuletzt gab. Aber so ein Fanboy-mäßig von irgendeiner größeren aktiven Legende, der sich halt immer anbiedert und dann halt irgendwie als Tag-Team agieren möchte und so weiter oder halt zumindest irgendwelche Lektionen bekommen möchte. Da gab's das. Mistau. Bitte? Mistau. Der war jetzt kein Fan, der war ja das Stunt-Double von The Miz, aber das war ja so die. Na, da hat er sogar in Tag Team Matches die Bumps nachgemacht. Ja, aber ich sag mal, bei meiner Idee drauf bezogen, dass halt dann diese aktive Legende, sei es jetzt ein John Cena, sei es jetzt ein CM Punk oder so, halt praktisch diesen Charakter halt immer nur zurückweist, bis halt dann irgendwann bei dem entsprechenden Gimmick halt irgendwann so ein bisschen der Kragen platzt und dann einfach sich so eine Art Psychose entwickelt hat, diese Legende einfach ja praktisch ins Karriereende schicken zu wollen, weil so nach dem Motto, wenn du nicht mein Mentor sein möchtest, wirst du mein größter Feind. Also so ein bisschen die Storyline hinter dem Animationsfilm Die Unglaublichen. Da fällt mir sogar eine explizite WWE-Story ein. WrestleMania 23, die Vorgeschichte von Trish Stratus und Mickie James. Da hat nämlich Mickie James bei WWE damals angefangen als Fangirl von Trish Stratus. Oh, jetzt ist der leider der gute Stefan rausgeflogen. Jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen überbrücken. Also die Storyline, die ich meinte, ist Mickie James, die dann das Fangirl von Trish Stratus war, sich an sie rangewanzt hat und dann Trish das immer ein bisschen so stalkermäßig abwehren wollte und am Ende hat Mickie ihr dann bei WrestleMania 23 den Titel abgenommen. So, und jetzt müssen wir mal warten, bis der Stefan wieder da ist. Ah, da ist er ja wieder. Hallo. Ich weiß nicht, was passiert ist. Auf einmal war meine LAN-Verbindung weg. Keine Ahnung. Alles gut. So, also, ich hatte ja eben ausgeführt, dass deine Idee hat mich so ein bisschen an die Storyline damals zwischen Trish Stratus und Mickie James hin zu WrestleMania 23 erinnert, weil damals ist Mickie ja so als Stalker-Fangirl aufgetreten von Trish und der war das gar nicht so recht und so wie du sagst, dann ja, Tag-Team-Matches und so und irgendwann ist das daran gegipfelt, dass Mickie ihr dann bei WrestleMania 23 den Women's Title hat. Okay, die Story habe ich selbst nie verfolgt, ich habe es irgendwann mal mitbekommen, aber dann es hätte mich auch gewundert, wenn es das noch nicht gegeben hätte. Aber es hat mich auch gerade auch währenddessen auch so ein bisschen an den Animationsfilm Die Unglaublichen erinnert, was da ja auch im Grunde genommen die gleiche Geschichte ist, nur dass wir halt da über Superhelden reden und nicht über übers Wrestling-Geschäft. Aber ja, ich glaube, das war so mein erster Gedanke bezogen auf die Frage. Und auch an der Stelle nochmal Entschuldigung für die Internetprobleme. Hatten wir lang nicht mehr, aber gehört wohl auch irgendwie mal so ein bisschen dazu. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Leica, nämlich welche WWE-Legende aus den 90ern würde heute noch funktionieren, mit oder ohne neues Gimmick? Ich kann sonst hier mal bei der Frage anfangen. Also die erste Person, die mir sofort eingefallen ist, wäre Shawn Michaels, weil ich glaube, den kannst du fast 1:1 in die heutige Zeit noch ziehen. Vor allem, weil er auch wrestlerisch immer noch problemlos mithalten könnte, was man vielleicht über die ein oder andere 90er-Jahre-Legende nicht mehr so ganz sagen kann, weil ja einfach doch das Wrestling sich auch verändert und meiner Meinung nach auch seitdem sehr verbessert hat. Und ich glaube, die andere Person wäre halt, glaube ich, vor allem auf WWE bezogen, ohne jede Frage, The Rock. Ich glaube, allein durch das Charisma, durch die Catchphrase und so weiter, reden wir immer noch über eine bessere Form von einem LA Knight, beispielsweise, der nicht unfassbar gut im Ring ist, weil trotzdem eine relevante Funktion in Shows hat, hauptsächlich durchs Charisma, durch die Faninteraktion. Und vielleicht, um die Frage ein bisschen weiterzudenken, ich glaube, eine Person, die wirklich heute sehr viel größere Probleme hätte als in den 80er, 90er Jahren, wäre, glaube ich, ein Ric Flair. Ich glaube, da müsstest du schon viel drehen, machen und wenden, dass das funktioniert, weil ja ein Ric Flair ja auch in den 90ern kein allzu guter Wrestler mehr war. Wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, da hätte auch ansonsten, abgesehen vom Woo, auch nicht mehr so viel hergegeben, dass er heute noch funktionieren würde. Ja, ein Ric Flair, der lebt ja von seinem Charisma, was er ja unzweifelhaft hatte oder vielleicht auch noch hat. Ich würde noch Bret Hart. Habe ich auch überlegt. Rennen werfen. Also zu seiner Prime, so wie er damals der Wrestling-Stil technisch, das ist ja eher so auch das, was so Bret Hart, FTA-mäßig, das ist ja auch eher so das, was mir am liebsten gefällt. Und sein Gimmick würde auch passen. Er war ja nie so der Flamboyant, er war ja der ernste sportliche Typ und das kann man, glaube ich, auf die heutige Zeit auch gut transportieren. Das wäre auch so mein Zusatzname gewesen, hätte ich jetzt noch eine weitere Person aufzählen müssen. Dann noch zu einer Frage von ich Spechter? Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Welches Match war so gut, dass es eigentlich der Main Event einer WrestleMania bzw. AEW Pay-Per-View hätte sein sollen? Dann die Frage erstmal an dich, wenn du gerade was parat hast. Lass mich mal überlegen. Jetzt bei, ich gehe gerade mal so ein bisschen vor meinem geistigen Auge die WrestleManias durch. Was hätte man dann nehmen können? Vielleicht bei WrestleMania 10. Das ist ja witzigerweise, wir haben eben von ihm gesprochen, in beiden Matches, die ich nennen werde, Bret Hart mit bei gewesen. Im Main Event hat er den Titel von Yokozuna gewonnen, die WWF Championship, und im Opener hat er gegen seinen kleinen Bruder Owen verloren, was immer noch eines der besten Matches in der WWE-Geschichte ist oder zur damaligen Zeit. Und das wäre für mich bedenkenlos, rein von dem Match her, von der, entschuldigung, wenn ich das Wort mal so benutze, von der Geilheit des Matches her, hätte das für mich auch ein wunderbarer Main Event sein können. Ich bin bei der Frage ein bisschen vor allem aktueller geblieben und halt auch im AEW-Bereich mehr geblieben. Nämlich ein Match, beziehungsweise glaube ich die Storyline, die mir bei AEW mit am meisten Freude bereitet hat, war CM Punk gegen MJF. Und da weiß ich ja noch, das erste Match zwischen den beiden war ja ein Dynamite-Match einfach nur. Und das hätte für mich auch problemlos der Main-Event von einem Pay-Per-View sein können, beziehungsweise wenn man es auf WWE umschwenken möchte, auch von der WrestleMania. Nicht, weil das Match so unfassbar gut war, sondern einfach nur, weil ich storyline-technisch so unfassbar drin war. Und ich glaube, so mein Lieblingsmatch der letzten paar Jahre war Kenny Omega gegen Will Ospreay bei Forbidden Door 23 war das, glaube ich. Ich glaube, das ging es irgendwie, was war das, die IWGP irgendwas Championship? Ich glaube, das war auch da nur Match Nummer 7 oder so auf der Card. War zumindest ein Pay-Per-View-Match, aber auch da hätte ich gesagt, da vor allem auch vom Wrestlerischen, weil es einfach so mein Lieblingsmatch der letzten paar Jahre war oder ist, hätte ich das auch gerne in einem Main-Event gesehen. Ja. Bei AEW ein Match fällt mir jetzt auch ein. Das war beim, ich weiß, oh Gott, wie hieß der Pay-Per-View noch? Das ist der erste, den es im Jahr gibt. Revolution? Ne, das war damals nicht, oder war es Full Gear, oder, naja, jedenfalls. Das Titelmatch, Tag-Team-Titel-Match Young Bucks gegen Kenny Omega und Adam Page, wo die beiden das Match gewonnen haben. Da war ich so mega drin in dem Match. Da habe ich auch voll, weil ich sonst ja seine Sternewertung ablehne, habe ich auch voll die 5 Sterne von Meltzer gefühlt, sozusagen. Und in dem Event war der Main Event, glaube ich, das Titelmatch Jericho gegen Mox, wo Mox am Ende gewinnt, und das fand ich nicht so gut wie das Tag Team Match. Da hätte ich das Tag Team Match bedenkenlos als Main-Event. Sehr gute Wahl auf jeden Fall. Hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber stimme ich dir auf jeden Fall zu, auch dass es das bessere Match im Vergleich zum Main Event war. Aber da sind wir auch wieder bei meiner altbekannten Moxley-Problematik. dann hatten wir noch einen Kommentar von Vibe Waves, der sich darauf bezieht, dass die Entrance-Musiken, besonders bei WWE, immer langweiliger und ja schwieriger zu erkennen werden, weil man im Anfang nicht so schnell erkennt, wer das ist, wie beispielsweise der Undertaker oder Steve Austin damals. Da ist die Frage, ob wir da zustimmen, beziehungsweise welche Ära findet ihr am besten für die Musik und stimmt ihr da auch bei AEW zu? Bei der Frage würde ich dann gerade erstmal anfangen. Also ich glaube, einerseits ist das ein wahnsinniges WWE-Problem, wo ich AEW so ein bisschen ausklammern würde. Ich finde, einerseits hat AEW sehr gute Musik, sei es das Osprey-Intro, wo ich mich allein schon bei All In einfach nur darauf gefreut habe, diese Musik mitzuschreien. Oder halt auch Musiken, die einfach sehr herausstechen, wie beispielsweise jetzt das neue Hurt Syndicate. Oder Tony Storm, was ja eine wahnsinnige Gimmick-Musik ist. Ich finde aber auch sowas wie FTR erkenne ich innerhalb von einer Sekunde sofort. Deswegen, ich finde bei AEW, wenn das jetzt nicht gerade irgendwelche Undercarder sind, die immer mal wieder 3 Auftritte haben und dann ein halbes Jahr wieder fehlen, finde ich es relativ leicht, die zu erkennen und auch schon sehr leicht in den ersten paar Sekunden. Deswegen würde ich, bei WWE bin ich dazu 110% dabei, finde ich die Musik in den letzten Jahren wirklich echt schlecht und echt schwierig zu erkennen. Der User hat auch Beispiel Frauen Rumble dieses Jahr benannt, bin ich 100% dabei. Da konnte ich bei der Hälfte in den ersten 5 Sekunden nicht sagen, wer das ist und obwohl ich die Shows einigermaßen verfolgt habe. AEW finde ich das Problem, existiert nicht so wirklich. Welche Ära finden wir am besten für die Musik? Ich meine, ich kann da sowieso erst ab den 2000ern grob anfangen. Und da weiß ich nicht, ob das viel Nostalgie bei mir ist, aber ich finde auch so gerade Ende 2000er oder so, da hatten wir dann ja, glaube ich, irgendwann noch Anfang oder Mitte der 2000er den Wechsel von Jim Johnston auf, wie ist das, CFO, fand ich alles noch sehr, sehr gut. Gerade WWE, ja, wie gesagt, spätestens als dann Death Rebel irgendwann übernommen hat, ab dann ging es stark bergab. Ich fand aber auch vor allem, was ja auch viel dieser dann 2000er, ich sag mal, Rock-Indie-Musik dann ja auch als Einzugsmusik von vielen war, fand ich sehr, sehr cool bei vielen. Deswegen ist da für mich einfach der Nostalgiefaktor drin. Aber wie gesagt, auch die aktuelle Ära von AEW-Einzugsmusik finde ich wahnsinnig gut. Deswegen vielleicht kannst du da mehr dazu sagen, weil du ja auch ein bisschen mehr aktiver ja auch noch vor meiner Wrestling-Zeit ja, geschaut hast. Ja. Sag einfach, du. Nein, also für mich wäre es bei WWE die Jim Johnson-Zeit. Da haben mir die Musiken am besten gefallen. Ich sag mal, es gibt hier und da natürlich auch heutzutage noch welche, die herausstechen, aber es ist doch schon arg ein Brei geworden. Weil bei WWE ist es ja so, die geben ja den, ich sag mal, 99% der Leute eine neue Musik. Na, so. Genauso wie sie in der Regel den Leuten einen neuen Namen geben, hier Mariah May, ne, und so. Und dann erkennst du die nicht wieder. Bei AEW ist es ja so, um mal dein Beispiel aufzugreifen, Will Ospreys Musik, ne, Elevation, die hatte er schon bei New Japan. Die hat man einfach übernommen. Und ein Tony Khan ist sich auch nicht zu schade, wenn's passt, jetzt, sorry, ich muss jetzt wieder von Mox sprechen, einfach auch mal Lizenzgebühren zu zahlen und dann hast du für einen Mox halt mal Wild Thing als Theme. Das ist dann auch erkennbar. Und das, ich glaube, im Gegensatz zu WWE, bei AEW man auch eine sich nicht zu schade ist, was zu ändern, haben wir ja vor noch gar nicht so langer Zeit beim Debüt von Mina Shirakawa gesehen. Die kam zu ihrem ersten Match mit einer gänzlich neuen Mucke raus. Dann hat die Crowd gesagt, das ist also durch verbale Interaktionen ihren Unmut kundgetan. Und als das Match vorbei war, hat sie wieder ihr Stardom-Theme gehabt. Ja, und da hat der Tony gleich gesagt, okay, die Musik finden die Leute scheiße, dann kriegst du die alte wieder. Na, die, an der man sie erkennt, die ja, muss ich aber auch sagen, absolut richtige Entscheidung, weil die alte, also die alte, ja, jetzt wieder neue Mina Shirakawa Musik ist auch einfach fantastisch. Also mit dem Schifferklavier, mit dem Akkordeon. Genau. Aber ich muss auch einfach bei WWE sagen, da liegt es ja nicht nur daran, dass sie neue Musik vergeben, sondern gefühlt die Hälfte der Leute bekommen halt einfach nur ein generisches Gitarrenriff mit einem generischen Schlagzeugbeat drauf und das ist halt deren gesamte Einzugsmusik. Da wird ja irgendwie so ein da wird ein Großteil nicht eingesungen, was vielleicht auch nochmal schwieriger macht, die auseinanderzuhalten. Und das ist halt alles so ein generischer Rockmelodie und das ist halt schwer auseinanderzuhalten, wenn 40 Leute gefühlt die gleiche Schablone an Einzugsmusik halten. Also ich fand auch zum Teil auch WWE-Musiken manche der letzten Jahre gar nicht so verkehrt. Jetzt meine Lieblings-Einzugsmusik bei WWE in den letzten Jahren war Kalito, weil ich die einfach wahnsinnig unterhaltsam fand. Aber gerade halt bei den Midcard-Frauen, um halt das Beispiel nochmal zu nehmen, die haben ja alle neue Musik bekommen. Die hört sich alle genau gleich an. Die könntest du einfach kopieren, einfügen und du würdest, glaube ich, keinen Unterschied raushören. Und das ist halt einfach ein Problem. Da wird sich einfach gefühlt nicht die Mühe gemacht, irgendwie so ein bisschen ja, Individualität da reinzubekommen. Blöd gesagt, ja, für einen Midcarder muss man das vielleicht auch nicht machen. Ja, vielleicht muss man es auch doch machen, wenn man die so ein bisschen, ja, einen größeren Stellenwert geben möchte. Aber gut, ist ein WWE-Problem kein Problem der Elite Hour. Dann hatten wir noch eine Frage von dem User, ich glaube, es ist eine Userin, Schmetterlingsnacht. Was macht einen Heel glaubwürdig und charismatisch? Diese wahnsinnig leichte zu beantwortende Frage, Thorsten, bitte. Authentizität. Okay, das ging schneller zu beantworten als gedacht, weil ich hatte damit ein bisschen meine Probleme. Weil ich finde, Charisma hat man oder hat man nicht. Das finde ich ein bisschen schwierig benennen, was einen charismatisch macht. Ich finde aber auch gerade bei Heels, wenn es irgendwie so nachvollziehbare Handlungen sind, was natürlich du mit dem Begriff Authentizität Dankeschön, wir sind schon lange drin, gut zusammenfasst. Ja, ich bin halt kein Fan von so übertriebenen Sachen. Ich mag auch diese Angsthasen-Heels nicht so sehr, weil sich auch das immer so ein bisschen dumm anfühlt. Ich finde aber auch, Heels dürfen gerne auch mit Catchphrases beispielsweise overgehen. Das muss nichts für Faces sein. Also wenn Roman Reigns ein Acknowledge Me halt dann overbringt oder ein MJF mit I'm better than you and you know it und das geht over, dann ist das auch okay, auch als Heel. Auch da dürfen die Fans zurufen, obwohl die eigentlich Heel-Reaktion ziehen sollen. Finde ich alles vollkommen okay. Also da hätte ich gerne wirklich Heel-Züge im Charakter und nicht einfach nur so Schablonen-Heels, die einfach Heels sind, weil sie halt die Leute in der Stadt beleidigen, die Sportteams beleidigen und noch keine Ahnung was an Cheap Heat ziehen. Ja, man muss es ihnen halt einfach abnehmen. Ja, definitiv. Na, also wenn sie es glaubhaft rüberbringen, dann ist das wunderbar. Na, wenn das so klingt wie, ja, ich lese das jetzt hier oder ich habe die Promo auswendig gelernt und beleidige jetzt hier mal die Stadt, indem ich sage, ich komme aus der anderen oder bin hier in der anderen und das Sportteam XY hier aus der Stadt ist scheiße, weil sie so und so lange nicht mehr gewonnen haben und so. Ja, das kann jeder. Ja, aber gerade ein MJF ist ja so gut, weil man ihm das wunderbar abnimmt, was er da von sich gibt. Ja, weil er es so gut rüberbringen kann. Und das ist für mich das, was ein Heel ausmacht. Ja, es braucht halt Charakter und Gimmick und keine Heel-Face-Schablone, die einfach nur irgendwie ausgefüllt wird. Mhm, genau. Okay, kommen wir zur letzten Frage, beziehungsweise da so eine halbe Frage hätte ich jetzt gesagt von Parsi Hasi, der vierte. Wird jetzt der Unified-Title zum zweiten World-Title? Damit bezieht er sich natürlich auf Omega und Okada. Aufmachung erstes Match, währenddessen würde ich meiner Meinung nach, nur dass jetzt Okada wohl 2-3 Wochen raus sein könnte, schmälert den Aufbau in meinen Augen etwas. Moment, wir sind jetzt bei Frage 6, also fange ich da in dem Fall an. Das erste Match ist dem auf jeden Fall würdig, aber ich glaube, da würde ich einfach abwarten, wie dieser Titel in 6 Monaten aussieht, weil generell ja auch die Wertigkeit bei AEW-Titeln immer sehr vom Titelträger abhängig sind. Also gerade bei den Frauen hatten wir jetzt ja öfter mal den Fall in den letzten Jahren, dass der Midcard-Titel so ein bisschen den World-Title überflügelt hat. Deswegen, ich glaube, bei AEW ist häufig der Titel ungefähr so viel wert wie der Titelträger, der ja den Titel halt trägt. Da wird dann einfach abwarten, ob dann in 6 Monaten halt immer noch ein möglicherweise Kenny Omega Champion ist und den Titel gegen Swerve und Hangman und Ospreay verteidigt oder ob halt in 6 Monaten der Titel bei, tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, bei einem Daniel Garcia halt wieder landet und der Titel halt dann bei Collision gegen Powerhouse Hobbs verteidigt wird, weil dann sind wir wieder in der Midcard angekommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ein zweiter World-Title wird, der komplett auf Augenhöhe mit dem eigentlichen World-Title ist. Ich glaube, es wird wahrscheinlich irgendwie so ein Bindeglied zwischen Midcard und World-Title, aber wie gesagt, es wird sehr stark davon abhängig sein, wer die Championship gerade hält. Also, jede Promotion sollte nur einen World-Champion haben, einen eindeutigen, obersten, besten Wrestler der Zeit. Es ist hier halt der Konstellation vielleicht geschuldet, dass genau diese beiden jetzt diesen neuen gemergten Titel dann unter sich ausmachen, dass das nun genau die sind, die vielleicht die beste oder denkwürdigste Matchreihe im Wrestling überhaupt hinter sich haben oder noch mittendrin stecken. Und es kann ja für einen neuen Titel in Anführungsstrichen nur gut sein, wenn ein erster Champion auch jemand mit Namen ist und nicht irgendwie ein völlig neues Gesicht oder wenn jetzt irgendwie ein Turnier um den Titel stattgefunden hätte und am Ende, ich hau auch noch mal gerne auf ihn drauf, und Daniel Garcia das Ding gewonnen hätte, weil der hat keine Legacy. Der hat kein Standing. Ja. Es darf aber nicht ein zweiter World-Title sein. Es ist ein internationaler Titel. Das muss genügen. Das war damals bei WWF auch so. Da, als es die unter dem Brand-Split noch nicht gab, da gab es den World-Champion. Darunter stand der Intercontinental-Champion. Und der Intercontinental-Champion heißt ja international über alle Kontinente, was ja, wenn man es so will, auch weltweit heißt. Aber eben eindeutig im Ranking unter dem World Title ist. Bei AEW ist das natürlich jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Es gibt zu viele Titel. Hier wird jetzt endlich einer weggestrichen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn man denn unbedingt so viele Titel haben will, was ich für mich selber nicht so erachte, dass man eindeutig die Titel dann einer Card-Region zuweisen kann, dass man zum Beispiel sagt, der TNT-Titel ist dann der Midcard-Titel, so Schublade Adam Cole, Daniel Garcia etc. pp. Darüber kommt dann dieser neue, wie ich ja hoffe, er genannt wird, Intercontinental-Titel, wo du dann sagst, da sind dann die drin, Upper Midcard, die so auf dem Sprung zum Main-Event-Status sind, wo die dann nochmal so sich den letzten Schliff holen können und darüber als ganz oberstes Ziel dann der World-Title. Das wäre eine klare Einteilung und ich hoffe, so werden sie es dann zukünftig auch halten. Okay, dann nehmen wir das als Schlusswort für diesen Podcast. Wir sind ja auch mittlerweile schon über anderthalb Stunden auf jeden Fall, glaube ich, wieder drin. Ich muss auch gleich Richtung Oberhausen, deswegen haben wir, glaube ich, hier ein ganz gutes Ende gefunden. Vielen, vielen Dank für die ganzen YouTube-Kommentare, vielen Dank für die Fragen. Macht mir dann immer natürlich sehr viel Spaß in der Vorbereitung, da mal so ein bisschen drüber zu schauen, weil das natürlich immer so ein paar Gedanken aufmacht, die man sich vielleicht sonst gar nicht gemacht hätte. Also von daher immer gerne mehr. Für alle, die es interessiert, viel Spaß an Drive of Champions WXW heute Abend. Ansonsten natürlich ganz viel Spaß mit Grand Slam Mexiko am kommenden Mittwoch und natürlich allen anderen AEW-Shows. Gibt es ja ein paar nächste Woche. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mal wieder zu bedanken für die treuen Hörer, die halt dann auch die 1 Stunde 30, 1 Stunde 40 oder wie lange wir hier schon drin sind, komplett mitgemacht haben. Mal sehen, wann wir uns dann wieder hören, wann ich wieder Teil dieses Podcasts sein kann, sein darf. Und verabschiede mich damit, gebe die letzten Worte an Thorsten und tschüss. Ja, ich danke auch, dass ihr euch das hier wieder komplett angetan habt und verweise natürlich auch gerne auf die anderen Artikel und Podcasts, die es hier bei wrestling-infos.de zu hören gibt, insbesondere jetzt ganz neu den Twitch-Live-Podcast von David und Julian zu WXW, dann den Weekly-Podcast natürlich von Andy und Chris und wir haben Daniel und ich auch einen neuen Six-Sided-Talk, wo wir die letzten beiden TNA-Specials beleuchtet haben, aufgenommen. Da gibt's also ordentlich was zu hören. Und ich hoffe, weil ich muss jetzt in der zukünftigen Vergangenheit sprechen, weil wahrscheinlich dieser Podcast, die wenigsten den gehört haben werden, wenn heute Abend Drive of Champions stattfindet. Ich hoffe, die, die in der Halle waren, haben sich dann ordentlich von Stefan ein Bier auf. Hey! Tschüss mit Ö! Thank you.